Einzug in Jerusalem. Liebe Unti-Kind, Achtung, Spurensicherung. Nichts berühren. Wer ist da durchgelaufen? Wann ist das gsi? Das grösste Kind der Gruppe darf jetzt die Schriftrolle holen und aufmachen. Und dann bitte weiterhören. Das Ganze spielt sich im Land Israel ab. Und zwar in der Nähe der Stadt Jerusalem. In dieser Stadt war Jesus als Kind einmal im Tempel und seine Eltern haben ihn 3 Tage lang gesucht. Jetzt ist Jesus aber erwachsen, etwa 30. Am Stadtrand von Jerusalem sagt Jesus zu 2 seiner Jünger: Geht fängt's voraus. Beim nächsten Dorf findet ihr einen angebundenen Esel. Bindet ihn los und bringt ihn zu mir. Die beiden Männer gehen voraus, finden den Esel und bringen ihn zu Jesus. Jesus steigt auf das Tier auf und reitet gegen die Stadt Jerusalem zu. Viele Menschen kommen ihm entgegen. Frauen, Männer, Kinder. Sie legen ihre Kleider vor ihm auf die Strasse und machen so wie einen Teppich für ihn. Dann nehmen sie Zweige von Palmen und winken damit Jesus zu. Sie jubeln. Gelobt ist Gott. Gott hat dich auserwählt. Gottes König kommt. Hosianna. Hosianna ist hebräisch und bedeutet: Hoch soll er leben. Gelobt ist er. Das kleinste Kind der Gruppe darf jetzt die Box holen. Liebe Unti-Kind, wenn ihr es schafft, die Box aufzumachen, beweiset ihr, dass ihr gute Detektivinnen und Detektive sind und ihr könnt den Fall Jesus weiterverfolgen. Achtung, schaut euch gut um, wo es etwas versteckt haben könnte. Abendmahl. Haben die Tatortanalyse sauber gemacht? Wie viele Leute sind in diesem Raum gsi? Was haben sie gegessen und getrunken? Und wie lang ist es her, seit das passiert ist? Und jetzt hört ihr gerade, was sich in dem Raum abgespielt hat. In diesen Tagen findet in Jerusalem gerade ein grosses Fest statt. Auch Jesus ist mit seinen 12 Freunden zusammengekommen, zum Feiern und Essen. Sie haben alles vorbereitet. Brot, Fleisch, Wein. Jesus weiss, dass es das letzte Essen ist, zusammen mit seinen Freunden. Er weiss, dass er gleich muss sterben. Er nimmt das Brot, schaut zum Himmel und sagt: Danke Gott. Dann bricht er ein Stückchen ab und gibt allen davon. Nehmt und esset, das bin ich. So wie das Brot gebrochen wird, wird mein Leben abgebrochen. Und so wie ich das Brot verteile, gebe ich mein Leben für euch. Teilt das Brot immer wieder und denkt an mich. Dann nimmt er den Becher mit Wein und dankt Gott dafür. Er gibt den Becher seinen Jüngern weiter. Trinket all zusammen davon. Das ist mein Leben. Ich gebe mein Leben bis aufs Blut. Macht das immer wieder, wenn ich nicht mehr da bin, als Erinnerung an mich. Liebe Nachwuchsdetektivinnen und Detektive, jetzt habt ihr Pause verdient. Nach der Pause beschäftigen wir uns mit dem, was Jesus da in dem Raum gemacht hat und gesagt hat. Das ist wichtig für unsere Detektivarbeit. Die geht dann das nächste Mal im Unti weiter.